The good word is never done. We rise and fall just like the sun. Just stand your ground and keep on shining. Sunday Service. Hier geht's weiter in der zweiten Stunde wie immer mit den Konzerttipps für die kommende Woche. was läuft an Konzerten in Hamburg. Ich habe ziemlich volles Programm. Alle wollen sich nochmal kurz vor Weihnachten vorbeischauen und ja, euch ihre neuesten Platten unter den Gabentisch legen sozusagen. Und ja, eben gerade hörten wir Fat Freddy's Drop, eine Band aus Neuseeland. 7 Leute sind das, die gerade mit Bass eine neue Platte rausgebracht haben. Sie sind super erfolgreich. Frag mich, warum diese Musik so gut ankommt. Aber ja, egal. Spielen am Mittwoch, den 25.11. im Meertheater und den Laden werden sie wahrscheinlich sogar richtig voll kriegen. Also Fat Freddy's Drop, wer ein bisschen auf entspannte Laidback-Reggae-Rhythmen steht und ja, manchmal auch ein bisschen mehr vielleicht Rhythmik dabei haben möchte, der ist dort auf jeden Fall sicherlich gut aufgehoben. Ich habe noch ein Konzert für Dienstag und zwar die Kodiak Deathbeds, die wir vor dieser gerade eben gehörten Band hörten, die ja schönsten ruhigen Gitarren Lo-Fi-Pop machen, spielen am Dienstag, den 24.11. im kleinen Donner. Deshalb Donner, nicht Donnerstag, sondern Dienstag spielen Kodiak Deathbeds eben dort in diesem kleinen Laden. Mit weiter geht's mit Mittwoch, also Fat Freddy's Drop im Meertheater. Dann ist John Grant zu Gast im Übel und Gefährlich. Den gab's in der ersten Stunde zu hören. Dann sind Boy in der Großen Freiheit, das Konzert der Hamburger Damen ist ausverkauft. Und Konzerttipp der Woche vom Sunday Service am Mittwoch im Monkeys Music Club spielen Half Japanese. Hier kommen sie mit Shining Star. Every thought, so glad for what we've got. What we've gotten. Strong hearts are never not weak. Take it on up to the peak. Listen to the words we speak. The words we have spoken. You have a very winning way. Say no to skies of gray. A brand new is here to stay. Here to stay with us. Shining star, shining star, shining, shining, shining star, shining star, shining star, shining, shining, shining star. The cranks and their rotten cranks. That's not for us. Oh, give it what for? Give it all you can and more. Put sawdust on the floor. Let's dance. Now. But hear the music of the horn. Brand new day, brand new morn. Brand new day has just been born for us. Yeah, let's go. Shining star, shining star, shining. Shining star, shining, shining, shining star, shining. Shining Star, das waren Half Japanese, das war Jet Fair, der hat diese Band damals mit seinem Bruder zusammen gegründet, das war 75 oder vielleicht noch ein paar Tage später und Half Japanese haben über die Jahre hinweg konstant eigentlich Platten rausgebracht, okay, zwischen 2001 und 2014 gab es mal eine kleine Pause, aber die brauchte Jet Fair wahrscheinlich auch mal zum kreativen Luft holen und um einfach eine Auszeit zu bekommen. Neben Half Japanese hat Jet Fair auch Solo-Platten rausgebracht, eine ganze Menge, sowie mit vielen anderen kollaboriert und auch tolle Tonträger veröffentlicht. Da waren The Pastels dabei, Teenage Fan Club, Daniel Johnston und sein Bruder David Fair auch noch und unzähligen anderen. Und er macht nicht nur Musik, er ist auch noch als grafischer Künstler tätig, gestaltet auch seine Plattencover selbst, die alle sehr nett und sehr, ja, mit so einem, sag ich mal, eigenem Stil aussehen. Und haben letztes Jahr eine neue Platte rausgebracht, bringen jetzt im Januar eine neue Platte raus. Der Song gerade eben von dem letztjährigen Album, welches da hieß, Overjoyed, genau. Und die nächste Platte, die erscheint im Januar, deren Titel habe ich noch nicht, aber ich habe einen Song für euch schon mal. Und zwar That Is That, hier kommen Half Japanese. Ist That, neuer zukünftiger Track hier von Half Japanese. Die Band um Jet Fair spielen am Mittwoch, den 25. November im Monkeys Music Club. Das ist in der Bahner Straße, da wo früher mal das Kir drin war. Und das ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Jet Fair, wenn ihr mal live gesehen habt, das ist total wahnsinniger Typ. Und das ist einfach total großartige Performance. Ihn auf der Bühne zu sehen, ist auch schon über 60, macht seit 30 Jahren eigentlich die gleiche Musik. Ziemlich minimalistischer Pop, ein bisschen Punk, ein bisschen Lo-Fi dabei. Ihr habt es ja gerade eben gehört. Auf jeden Fall hingehen, das lohnt sich. Jet Fair und Half Japanese sind wirklich einen Besuch wert, mit drei Ausrufezeichen dahinter. Am Donnerstag geht's weiter. Da spielen Roosevelt im Hecken. Roosevelt ist eine Band oder ja ein Projekt, was auf Greco-Roman-Platten veröffentlicht. Ein ziemlich guten englischen, soll ich sagen, Elektronik-Musiklabel. Und hier kommen sie mit ihrem Song Elliot. We'll be right back. Roosevelt hörten wir mit seinem Song Elliot. Hinter Roosevelt verbirgt sich Marius Lauber. Der kommt aus Köln, macht gute elektronische Musik und das Ganze könnt ihr live erleben am Donnerstag im Hecken. Das ist so ein neuer Club beim Spielbudenplatz gleich neben dem Dock sozusagen, wer den noch nicht kennen sollte. Dann am Donnerstag ist Bernadette LaHengst zu Gast und wird Songs ihres neuen Albums Save the World with This Melody vorstellen und zwar live im Hafenklang. Hier kommt sie mit Kein Projekt. Dies ist kein Konzeptalbum. Dies ist Freiheit. Dies ist mein Widerspruch. Und dies ist mein Spielplatz. Und dies ist Liebeslied. Und dies ist kein Projekt. This is no, no project. This is no, no. This is no, no project. This is no, no. No, no, no, no, no, no. Dies ist mein Leben. Ça c'est ma vie. Meine Leidenschaft. Dies ist zwanglos. Dies will kein Resultat. Dies ist nicht nachhaltig. Dies braucht keine Haltung. Und dies will keine Zielgruppe. Und dies will sich nicht vernetzen. Und dies ist kein Projekt. This is no, no project. This is no, no campaign. This is no, no project. This is no, no campaign. No, no, no, no, no, no. Dies ist mein Leben. Kein Projekt, no project. Das war Bernadette LaHengst, die Dame. Gibt es live im Hafenklang am Donnerstag, den 26. November. Ihre Kollegen von A Tribe Called Knarf spielen ebenfalls am Donnerstag im Molotow. Da gab es schon in der ersten Stunde was zu hören von. Und dann am Freitag spielen Kraftwerk im CCH Saal 1. Wer die alten Helden aus den, wann waren die, 80er oder sowas? Oder sogar 70er muss es gewesen sein. Kraftwerk, wer die noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal hingehen. Das lohnt sich. Und ja, dann spielen ebenfalls am Freitag im Molotow the Computers. Hier kommen sie mit Disco Sucks. Man, must seem a little bit weird. I get the jokes. Disco Sucks, das waren The Computers. Die Band spielt live am Freitag im Molotow, das ist dann der 27.11. Am Samstag, den 9. und den 28. November, sind Fettes Brot zu Gast in der Barclaycard Arena. Die gab es schon zu in der ersten Stunde. Enno Bunga spielt Übung gefährlich. Und dann gibt es 10 Jahre Miyagi Records, ein kleines Plattenlabel aus Hamburg, / Kiel, feiert 10 Jahre Bestehen. Und zwar im, im Hafenklang, genau. Mit vielen Bands, unter anderem dabei sind Fluten, die hier kommen mit ihrem Misanthrop. Good afternoon, gentle. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the age of 8L1 in Urbana, Illinois, on the 12th of January 1992. My instructor was Mr. Lang, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it. Das war ein Song von Fluten. Die spielen am Samstag im Hafenklang im Rahmen von 10 Jahren Miyagi Records zusammen mit Van Oerst oder Oerst. Die kommen aus Berlin. Fluten eben gehört aus Hamburg. Dann La Faute aus Hamburg dabei. Und dann noch You and the Music. Auch eine schöne, eher pop-orientierte Band. Die hier kommen mit ihrem Song Avalanche. Single mistake. The avalanche broke down on us. Was there a single mistake? Give it time. It means sometime. But all the things we write, was there a letter in the book to all the things we refer? Was there a letter in the book? Give it time, it needs some time to go by. Let it go by. Let it go by. Let it go by. The avalanche broke down on us. You refused to give me warmth and trust. Doing fine. Avalanche, das waren UN Music, die spielen zusammen mit Lafaute, Fluten und Van Erst am Samstag, den 28.11. im Hafenklang im Rahmen von 10 Jahre Miyagi Records. Ja, Glückwunsch von dieser Stelle, an dieser Stelle zu Miyagi Records, und ich drücke die Daumen für weitere 10 hoffentlich erfolgreiche Jahre. Dann sind Down Pilot in Hamburg und spielen am Samstag auf der Kleinbühne der Hasenschaukel vom aktuellen Album Radio Ghost hier der Titelsong. Better run, 'cause you don't know where you stand. Down Pilot hörten wir mit ihrem Song Radio Ghost. Das ist Paul Hiraga und der spielt live in der Hasenschaukel am Samstag, den 28. November. Im Molotow am gleichen Tag sind die Heiterkeit zu Gast vom letzten Album Monterey. Letztes Jahr erschienen, kommen sie hier mit ihrem Song Auge. Das war die Heiterkeit, gewohnt unheiter, ja, live zu erleben im Molotow am Samstag, den 28. November. Am Samstag gibt es auch noch eine Party, ein Live-Konzert im Wohnprojekt Ludwigstraße. Dort treten auf einmal Rattle, das ist jemand aus Nottingham, dann dabei Lion oder Liane Hall aus Brighton und Sia aus Amsterdam, Kopf und Sänger von The X, eine alte Punkband. Er ist relativ seit kurzem erst dabei und habe ich hier auflegen mit einem Song vom letzten Album The Swimming City. Hier kommt Sia mit I Build My Own Town. Thank you. late tree, so they let the leaves go from the statue on the dam. Have to send body bags to Iran. Central silence, someone yelled. Never mind who said bomb to the people that fell. I will build a time myself. I'm not moving somewhere else. Can't see, he's got flies in his eye. I will build a town myself. I'm not moving somewhere else. I will build this town myself. I'm not moving somewhere else. I Build My Own City. Das war Sia, der ansonsten mit The X auf der Bühne steht. Jetzt könnt ihr ihn solo erleben, und zwar im Wohnprojekt Ludwigstraße am Samstag, den 28. November. Ebenfalls dabei sind Lion Hall und Rattle. Erstere aus Brighton, zweiter aus Nottingham. Also wahrscheinlich nettes Dreierpack am Samstag in der Ludwigstraße. Am Sonntag dann ist Mary Ocha zu Gast auf Kampnagel. Hier kommt sie mit Sweet Charity. Das war Mary Ocha mit Sweet Charity. Die Dame spielt am Sonntag, den 29.11. auf Kampnagel. Dann ein Tipp für nächsten Montag, und zwar Tom Lever und seine Flower Pornos spielen im Knus. Das ist der 30. November. Die Band gab es schon zu hören in der ersten Stunde. So viel zu den Konzerten. Weiter geht's mit Musik mit Christopher Bolander. Ein Künstler, der auch irgendwie aus Skandinavien kommt und gerade mit I Forgive Nothing eine Platte veröffentlicht. Der hat davon hier der Song Starlight. Traveling. is traveling to places so amazing. Traveling a thousand voices singing more precious than they've ever been. Traveling. You can change things with your mind, change things in your own time. You choose when is your prime. Das waren zweimal Singer-Songwriter aus Skandinavien. Gerade eben hörten wir Christian Harting mit seinem Song Traveler vom neuesten Album Summer of Crush. Der kommt aus Dänemark und dafür gab es zu hören. Davor gab es zu hören aus Schweden Christopher Bolander vom Album I Forgive Nothing, der Song Starlight. Ja, ein letzter Song in der zweiten Stunde kommt von Mild High Club, von deren Album Timeline. Hier der Song mit dem Titel Undeniable.